Ja, herzlichen Dank für die Einladung hierher, für die freundliche Vorstellung. Ich habe dann schon noch mal 10 Jahre für meine Dissertation gebraucht. Kurzer Werbeblock vorweg. Ich habe auch 2 Exemplare mitgebracht. Das andere kann man mal reinschauen, wenn es wen interessiert. Und ich kann die, ich glaube, sonst im Buchhandel kostet das 35 Euro. Und ich kann die einfach für 10 Euro günstiger auch abgeben. So. Werbeblock Ende. Disclaimer oder Erläuterung zu meinem Titel. Wie hoffentlich erkennbar ist, habe ich die Krise der Vergeschlechtlichung grau hinterlegt und das aus guten Gründen. Als ich nämlich vor ein paar Monaten angefragt wurde, einen Titel und paar Sätze zur Ankündigung zu formulieren, dachte ich mir, ach, ich hätte eigentlich Lust auf das, was als Krise der Männlichkeit häufig diskutiert wird und auf die Frage, inwiefern man Geschlechtlichkeit grundsätzlich als krisenhaft verstehen kann oder Vergeschlechtlichung, den Prozess überhaupt als krisenhaft einzugehen und das mit Autoritarismus zusammenzubringen. Und ich dachte auch, ich habe ganz, ganz viel Zeit, da nochmal Sachen zu lesen, die ich schon länger lesen will dafür, und habe bei der Vorbereitung dann festgestellt, nee, ich habe jetzt eigentlich doch nicht so viel Zeit, und außerdem haben wir in dem Vortrag auch nicht so viel Zeit, wie ich bräuchte, um das irgendwie sinnvoll zu machen. Deswegen ist die Krise der Vergeschlechtlichung jetzt grau hinterlegt, heißt, wird im Vortrag nicht ausdrücklich thematisiert werden. Vielmehr möchte ich mich eben auf verschiedene Aspekte des für sich schon komplex genugen Zusammenhangs von Autoritarismus und Geschlecht konzentrieren. Ich möchte dabei mit ein paar Schlaglichtern einsteigen, weil ich vermute, wenn Sie Geschlecht und Autoritarismus hören, dann haben wir alle ein bisschen was anderes im Kopf. Wir denken wahrscheinlich an unterschiedliche Phänomene aus der jüngeren Zeit. Eines davon, dieses Foto hier, stammt von den Protesten gegen die Bildungspläne der baden-württembergischen Landesregierung. Da gab es 2014, 2015 größere Proteste, einige habe ich auch schon nicken sehen. Die baden-württembergische Landesregierung hatte eben vor, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt als ein Querschnittsthema in die Bildungspläne, also unter anderem in schulische Bildungswesen, aufzunehmen. Dagegen hat sich dann eine relativ diverse Spektren von konservativ bis extrem rechtsübergreifend Protestbewegung formiert. Wenn Sie näher dran sind, ihr näher dran seid, könnt ihr vielleicht sehen, da ganz vorne mit dabei geht, ich glaube, es ist ein katholischer Priester. Also hier diese Proteste gegen oder für ein, die Protestierenden sind eben für ein heteronormatives Verständnis von Ehe und Familie eingetreten. Angstdiskurse, Topoi waren da eben eine Frühsexualisierung der Kinder, wo Freud schon Anfang des 20. Jahrhunderts eben gesagt hat, naja, es gibt schon sowas wie eine infantile, eine kindliche Sexualität, wurde also zum Beispiel im Kontext dieser Proteste gegen den Bildungsplan Sexualisierung als etwas verstanden, was an Kinder von außen durch Erwachsene, durch die Pläne der rot-grünen Landesregierung herangetragen wurde, auf eine viel zu frühe Art und Weise, wie Kinder das verarbeiten könnten. Ja, also worum es mir dabei geht, ist vor allem diese breite Bündnisfähigkeit, die bei dieser Mobilisierung deutlich wurde rund um Geschlechterfragen. Ein zweites Schlaglicht, diesen Herrn kennen wahrscheinlich auch die allermeisten, Björn Höcke. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht, was aus einer Parteitagsrede von 2015 von Höcke stammt. In diesem Zitat problematisiert Höcke, dass Deutschland und Europa darunter leiden, dass sie ihre Männlichkeit verloren hätten, was auch immer genau das bedeuten soll. Auf alle Fälle für Höcke ist es ganz wichtig, dass wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, weil Männlichkeit wiederentdecken ist die Voraussetzung dafür, um mannhaft zu werden, und Mannhaftigkeit wiederum wird mit Wehrhaftigkeit verbunden, und diese Wehrhaftigkeit ist einem völkischen Rechtsextremisten wie Björn Höcke ganz, ganz wichtig. Und diese Wehrhaftigkeit ist natürlich im Diskurs der AfD auch als eine rassistisch zu verstehen. Es geht ganz klar irgendwie um die Begrenzung von Einwanderung oder wie die Korrektivrecherchen ja auch Anfang des Jahres gezeigt haben, eben selbst um eine Rückführung von Menschen, die von völkischen Rechtsextremen wie Höcke eben als nicht wirklich deutsch verstanden werden, obwohl sie hier geboren und aufgewachsen sind. Also ein Beispiel für den Zusammenhang, wie ein Zusammenhang von Geschlecht auf Seiten der extremen Rechten hergestellt wird. Und manchmal ist aber auch noch mit Blick auf ganz andere politische Milieus von autoritären Tendenzen oder im Falle dieses Buchtitels von autoritären Sehnsüchten die Rede. Dieser Sammelband, der erstmals 2017 erschienen ist und von Patsy L'Amour LaLove herausgegeben wurde, problematisiert autoritäre Sehnsüchte, wie die AutorInnen das nennen, eben in queerfeministischen, aktivistischen Kreisen, also in politischen Milieus, die sich ja im Unterschied zu diesem ersten, den Protestierenden gegen die Bildungspläne, also hier werden autoritäre Sehnsüchte in Milieus problematisiert, die sich ja eigentlich für eine Vervielfältigung, Verflüssigung von Geschlecht und Sexualität einsetzen. Was ich mit diesen Schlaglichtern vor allem deutlich machen wollte, ist eben dafür zu sensibilisieren, dass wir manchmal vielleicht auch ein bisschen schnell dem Label autoritär bei der Hand sind, das relativ beliebig vergeben auf sehr unterschiedliche Phänomene, auf alles Mögliche, was aus einer emanzipatorischen Perspektive, könnte man sagen, vielleicht in irgendeiner Form fragwürdig erscheint. Und worum es mir im Folgenden geht, ist eben nochmal ein bisschen präziser zu schauen, ja, wovon sprechen wir denn eigentlich, wenn wir von Geschlecht und Autoritarismus, deren Zusammenhang sprechen, auf welche Aspekte stellen wir dabei jeweils ab? Mein Vortrag gliedert sich dabei grob in zwei Teile. Ein erster, etwas kürzerer Teil, in dem ich nochmal auf die klassische Autoritarismusforschung der älteren kritischen Theorie eingehen werde. Ich gehe davon aus, dass diese Konzepte im Rahmen der Vorlesungsreihe auch schon relativ ausführlich Thema waren. Deswegen werde ich das eben knapp machen und auf Geschlechteraspekte in diesem Zusammenhang mich fokussieren. Und im zweiten, etwas längeren Teil möchte ich dann eben auf zeitgenössische Autoritarismusforschung eingehen und das werde ich anhand der Leipziger Autoritarismusstudien tun. So. Gut. Und dann ende ich noch mit einem ganz knappen Fazit. Schauen wir uns also in einem ersten Schritt die ursprüngliche Konzeption des autoritären Charakters an, wie sie sich bei Erich Fromm findet. Denn dieses Konzept des autoritären Charakters, das haben Sie spätestens in dieser Vorlesungsreihe wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört, vielleicht auch schon vorher. Erstmals entwickelt wurde das eben von Erich Fromm, der in den Studien über Autorität und Familie den sozialpsychologischen Beitrag verfasst hat. Und er spricht da abwechselnd vom autoritären und vom sadomasochistischen Charakter. Diese Begriffe verwendet er also ziemlich synonym. Ganz grob nochmal, wie beschreibt Fromm oder versteht Fromm den sadomasochistischen Charakter? Das kann man sich am Bild des Radfahrers vorstellen, also eine Person, die nach oben hin buckelt und nach unten tritt. Und wenn wir uns jetzt genauer anschauen, wie Geschlecht in Fromms Argumentation zum Tragen kommt, dann kann man erstmal festhalten, dass Fromm Geschlechterverhältnisse in Gestalt patriarchaler Familienverhältnisse vor allem reflektiert. Das heißt, als eine Familie, die vom Gatten und Vater dominiert wird. Und er versteht diese patriarchalen Familienverhältnisse als eine zentrale also in lebensgeschichtlicher Hinsicht zentrale Entstehungsbedingung des autoritären Charakters. Dabei knüpft Fromm an Sigmund Freud an und vor allem eben auch an Freuds Theorem des Ödipuskomplexes. Er geht dabei einerseits gesellschaftstheoretisch über Freud hinaus und fällt aber auch aus einer geschlechtertheoretischer Hinsicht, darauf werde ich gleich noch eingehen, was ich damit meine, hinter Freud zurück. Gesellschaftstheoretisch geht er über Freud hinaus, insofern Fromm, anders als Freud, nicht davon ausgeht, dass dieser Ödipuskomplex, das heißt, dass sich der kleine Sohn zur Mutter hingezogen fühlt und aufgrund der Übermacht des Vaters dann dieses Begehren aufgeben muss und daraufhin sich mit dem Vater identifiziert und ein Über-Ich entwickelt, so die kurze Funktion des Ödipuskomplexes oder Stellenwert in Freuds Theorie. Also Freud geht davon aus, dass dieser Ödipuskomplex ein überhistorisches, übergesellschaftliches Phänomen ist. Fromm reflektiert ganz ausdrücklich, nee, dieser Ödipuskomplex ist etwas, was psychisches Geschehen in patriarchalen Gesellschaften wie der bürgerlichen Gesellschaft strukturiert und nicht in Gesellschaft schlechthin. In solchen patriarchalen Gesellschaften allerdings, sagt Fromm, hat der Ödipuskomplex einen ganz wichtigen Stellenwert, um psychisches Geschehen zu verstehen und speziell die Entstehung dessen, was er eben Sadomasochismus nennt. Unter patriarchalen Familien- und Gesellschaftsverhältnissen kommt nämlich dem Vater die Aufgabe zu, Triebverzicht durchzusetzen. Gleichzeitig ist die Gefühlsbeziehung oder dadurch eben auch zum Vater von einer Ambivalenz gekennzeichnet. Also der übermächtige Vater wird einerseits gefürchtet, auch Gefühle von Neid und Hass, weil der Vater die Mutter besitzt, die das kleine Kind begehrt, gelten dem Vater und gleichzeitig auch Gefühle eben der Zuneigung und Liebe. Die Übermacht des Vaters, da schließt Fromm recht eng an Freud an, führt jetzt aber dazu, dass eben diese negativen Gefühle in der Beziehung zum Vater nicht gelebt werden können, dass die aggressiven Anteile verdrängt werden müssen. Stattdessen wird der Vater eben verklärt und es wird sich ihm unterworfen. Das ist die masochistische Komponente des autoritären Charakters. Und gleichzeitig werden dann diese aggressiven Impulse, die in der Beziehung zum Vater nicht gelebt werden können, die werden sadistisch an Personen abreagiert, die gesellschaftlich als schwächer markiert sind. Und das sind Fromm zufolge zum einen Personen, die eben als ethnische, rassische Minderheiten, wie er das schreibt, gelten, oder in dieser Reihenfolge nennt er das auch Frauen, Kinder und Tiere. Auch die sind gesellschaftlich als schwächer markiert und bieten sich daher als Objekte des Sadismus an, der im Verhältnis zu übermächtigen Autoritäten, von denen der Vater nur die Autorität ist, die uns im Lebensverlauf als erstes begegnet. Aber da kann eben diese Aggression nicht ausgelebt werden. Ja, der Vater spielt also und seine Übermacht, also er ist in Fromms Verständnis zwar die Figur, in deren Verhältnis diese sadomasochistische Dynamik erstmals entwickelt wird. Fromm hat aber schon ein dynamisches Verständnis von Charakterentwicklung. Das heißt, was einmal sich entwickelt hat, muss nicht bis ans Lebensende weiter fortbestehen. Allerdings argumentiert Fromm so, dass auch die Autoritäten, die einem später im Leben begegnen, sei es Lehrer, und denken Sie irgendwie, wir sind jetzt so in den 1930er Jahren, wie Schulunterricht auch damals aussah, Lehrer und weitere spätere gesellschaftliche Autoritäten, die Menschen begegnen, die haben auch diese Ambivalenz von Übermacht einerseits und Abhängigkeit und Zuwendung irgendwie. Und dadurch wird diese sadomasochistische Charakterstruktur dann kontinuierlich über den Lebensverlauf hinweg erneuert. Das heißt, patriarchale Familien- und Geschlechterverhältnisse werden von Fromm als eine Voraussetzung für die Entwicklung autoritärer Charaktere reflektiert. Im selben Zug abstrahiert Fromm aber über ganz weite Strecken auch von Geschlecht und Geschlechterdifferenz. Und das meine ich, wenn ich vorhin gesagt habe, er fällt auch in geschlechtertheoretischer Hinsicht hinter Freud zurück. Denn bei Freud steht der Ödipus-Komplex nicht nur, wie das bei Fromm ist, oder der Vater steht im freudschen Ödipus-Komplex nicht nur wie bei Fromm für die Identifikation mit sozialen Normen, für Macht und Autorität im Allgemeinen, sondern der Vater steht eben im freudschen Verständnis des Ödipus-Komplexes auch für Männlichkeit und für die Bewältigung des Ödipus-Komplexes bedeutet bei Freud eben durchaus auch eine Identifikation mit dem Vater als Mann und die Entwicklung eines heterosexuellen Begehrens im Regelfall. Das sind alles Aspekte, die Fromm in seinem Konzept des autoritären Charakters überhaupt nicht diskutiert. Er spricht auch ganz häufig vom Kind und an seinen Ausführungen wird aber deutlich, dass er mehr noch als Freud eigentlich, wenn er vom Kind spricht, vor allem die Erfahrungen des kleinen Sohnes im Blick hat und er überprüft gar nicht kritisch, inwiefern seine Überlegungen zum Beispiel auch für das weibliche Kind plausibel sind. Zugespitzt könnte man also sagen, dass bei Erich Fromm patriarchale Geschlechterverhältnisse als Rahmenbedingungen eines autoritären Charakters reflektiert werden, der autoritäre Charakter selber aber als in gewisser Weise geschlechtsneutral oder geschlechtsübergreifend verstanden wird. Anders verhält es sich in der späteren Studie zur autoritären Persönlichkeit, die kritische Theorie in den späten 1940er Jahren erschienen, 1950 in den USA durchgeführt haben. Und dass dort Geschlecht und speziell Männlichkeit und Weiblichkeit stärker reflektiert werden, das ist vor allem auch Else Frankel Brunswick zu verdanken, weil sie meistens nicht so bekannt ist wie andere Vertreter der kritischen Theorie. Ein paar Worte zu ihr vorweg. Else Frankel Brunswick war eine Psychologin und Psychoanalytikerin, ist 1908 in Lviv geboren. Spätestens mit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist Lviv wahrscheinlich dem meisten ein Begriff. Wie Erich Fromm und die anderen, viele andere aus dem Kreis der kritischen Theorie, ist auch Else Frankel Brunswick in einem jüdischen Elternhaus geboren worden und musste schon als Kind nach einem antisemitischen Pogrom eben mit ihrer Familie nach Österreich fliehen und von dort dann 1938 weiter in die USA. Sie war eine der zentralen Mitarbeiterinnen an der Studie zur autoritären Persönlichkeit und hat unter anderem die Kapitel verfasst, die sich mit dem qualitativen Teil der Untersuchung beschäftigen. Und auch dieser qualitative Teil der Untersuchung wird relativ wenig zur Kenntnis genommen oder ist überhaupt bekannt, dass das, wie man heute sagen würde, eigentlich war die Studie zur autoritären Persönlichkeit, der lag ein Mixed Method Design, also eine Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden zugrunde. Schauen wir uns erstmal den quantitativen Teil der Studie nochmal an. Der bestand im Wesentlichen aus 4 Skalen. 3 Skalen davon hatten den Anspruch, dass sie das erfassen, was das Forschungsteam ideologische Oberflächentrends genannt hat. Also da ging es ihnen um bewusste politische Einstellungen, konkret den Antisemitismus, Ethnozentrismus und das, was sie Konservatismus in ökonomischen und politischen Belangen genannt haben. Dafür stehen eben die ersten 3 Skalen und dann die berühmteste Skala, die dabei zum Einsatz kam, ist eben die F für Faschismus-Skala, deren Anspruch jetzt war, nicht nur das zu erfassen, welche bewussten Einstellungen Personen vertreten, sondern unbewusste Dimensionen im Sinne von ja, Charakterdispositionen, die Menschen anfällig machen für antidemokratische, faschistische Einstellungen, ohne dass diese Personen notwendig sich selber irgendwie als Faschisten verstehen müssen oder in faschistischen Organisationen organisiert sind. Es ging also mit der Faschismus-Skala darum, irgendwie das faschistische Potenzial zu erfassen und nicht die Anzahl der erklärten FaschistInnen. Wenn wir uns jetzt anschauen, die verschiedenen Items der Faschismus-Skala, dann ist auffällig, dass darin Aussagesätze auch enthalten sind, die ausdrücklich auf Geschlecht und vor allem auch auf Sexualität Bezug nehmen. Also von der Faschismus-Skala gibt es mehrere Versionen, die wurde im Laufe der Zeit weiterentwickelt, aber so ein beispielhafter Satz, wo es um Geschlecht geht, wäre: Es ist nur natürlich und rechtens, dass Frauen in gewissen Dingen Beschränkung auferlegt wird, in denen Männer mehr Freiheit haben. Und mit diesem Satz hatten die Verfasserinnen wollten autoritäre Aggression erfassen. Also wer zustimmt, dass Frauen mehr Beschränkungen als Männer unterliegen sollten, das wurde als ein Indiz verstanden für autoritäre Aggression. Autoritarismus insgesamt wurde als aus neun verschiedene Dimensionen waren es, zusammengesetzt verstanden, und dabei war Sexualität oder genau genommen das, was das Team genannt hat, eine übertriebene Beschäftigung mit sexuellen Vorgängen, das war ausdrücklich verstanden als eine Komponente von Autoritarismus oder des autoritären Syndroms. Wir werden später noch sehen, das ist in zeitgenössischen Autoritarismusstudien anders. Und dabei, dass Sexualität als so zentral gesehen wurde, auch da sieht man eben, dass die Studie zur autoritären Persönlichkeit sich sehr stark auf die Psychoanalyse gestützt hat, weil ja auch da Sexualität eine ganz zentrale Rolle spielt. Der qualitative Teil bestand aus klinischen Interviews, die dann auch nicht nur mit Blick darauf, was sagen die Befragten ausdrücklich, sondern auch mit Blick auf, was ist der latente Sinn dessen, also was geben sie preis, obwohl sie das vielleicht gar nicht über sich selber wissen. Also die wurden eben auch psychoanalytisch, so zumindest der Anspruch, ausgewertet, und es wurden auch psychoanalytische Testverfahren eingesetzt, wie der Thematic Apperception Test. Da legt man ProbandInnen Bilder vor und schaut dann irgendwie, also nach dem Verfahren der freien Assoziation, wie es auch in psychoanalytischer Therapie eingesetzt wird, was assoziieren Personen, was sehen die auf diesen Bildern so. Also diese Methoden wurden dabei eingesetzt. Dabei zeigte sich, dass geschlechtsbezogene Einstellungen im Sinne einer starken Befürwortung von gesellschaftlich dominanten Idealen von Männlichkeit und Weiblichkeit sehr häufig eben mit stark ausgeprägten ethnozentrischen, antisemitischen und politisch-ökonomisch konservativen Einstellungen sehr häufig zusammen auftreten. Und das eben sowohl jetzt, was das Selbstbild der Befragten betrifft, also die wollten als Mann dem gesellschaftlich dominanten Idealvorstellung von Männlichkeit entsprechend, Frauen der dominanten anerkannten Vorstellung von Weiblichkeit, aber auch die Erwartungen an dritte Personen waren eben sehr, dass die gefälligst diesen Männlichkeits- und Weiblichkeitskonzepten entsprechen sollen. Gleichzeitig, und da kommt eben diese psychoanalytische Auswertungsebene mit rein, gleichzeitig argumentiert Frankel Brunswick, dass sich in dem Material aber eben auch auf einer unbewussten Ebene zeigt, dass diese sogenannten Highscorer ein Stück weit mit ihrer eigenen Geschlechtsrolle hadern, könnte man sagen. Also auch da wurde ein hohes Maß an Ambivalenz gefunden und dass sie durchaus auch Schwierigkeiten haben, den Rollenvorstellungen und ihren eigenen Erwartungen diesbezüglich an sich selbst zu entsprechen. Dass sie sich das nicht eingestehen können, sondern dass das eben versucht wurde, von Seiten der Highscorern durch rigide Abwehr zu kontrollieren. Geschlechterdifferenz wird von Frankel Brunswick über Fromm hinaus reflektiert. Sie geht nämlich auch darauf ausdrücklich ein, dass das, was jeweils verdrängt werden muss und welche Abwehrmechanismen Männern und Frauen dabei jeweils zur Verfügung stehen, dass das sich tendenziell nach Geschlecht unterscheidet. In Männlichkeitsvorstellungen etwa hat ein gewisses Maß an Aggressivität und Durchsetzungsvermögen durchaus seinen Platz, während eher Emotionalität und Schwäche etwas ist, was verdrängt werden muss, und umgekehrt das gilt für Weiblichkeitskonzepte und autoritäre Frauen. Also sie reflektiert einerseits Geschlechterdifferenzen und gleichzeitig, und das macht eben dieses, ja, über Fromm hinaus differenzierte Betrachtung von Frankel Brunswick aus, und gleichzeitig nimmt sie eben aber auch sowas wie geschlechtsübergreifende Tendenzen wahr. Und das ist ihres Erachtens nämlich, findet sich, also oder ihrer Analyse des Materials zufolge, findet sich sowohl bei autoritären Männern wie bei autoritären Frauen eben diese Notwendigkeit, gegengeschlechtlich konnotierte Anteile und Impulse jeweils abzuspalten. Und das, sagt sie, bedingt bei Männern wie Frauen eine gewisse Aggressivität und Feindseligkeit, die sich einerseits auf das andere Geschlecht richtet, also eine gewisse Feindseligkeit, häufig auch nur unterschwellig zum Ausdruck kommt, von Männern gegenüber Frauen, von Frauen gegenüber Männern, aber nicht nur gegenüber dem anderen Geschlecht, sondern Frankel Brunswick, und das ist dann eher ein theoretisches Argument ihrerseits, geht davon aus, dass dieses Aggressionspotenzial eben auch eine zentrale Quelle überhaupt der autoritären Psychodynamik ist. Das heißt, sie nimmt nicht nur Männlichkeit und Weiblichkeit dezidierter im Blick, was bei Fromm eigentlich so keine Rolle spielt, sondern sie argumentiert mit Blick auf die autoritären Charaktere männlichen und weiblichen Geschlechts auch nochmal deutlich differenzierter als Fromm. Ja, so viel zu Geschlecht in den klassischen Autoritarismusstudien und damit der Sprung in die Gegenwart zu den Leipziger Autoritarismusstudien. Vielleicht kennt ihr diese Studienreihe, die seit 2002 alle 2 Jahre erscheint, auch unter dem Namen Mittelstudie. Unter diesem Titel ist sie nämlich bis 2016 erschienen und wurde dann 2018 eben umbenannt in den vollen Titel wäre Leipziger Autoritarismusstudien zu rechtsextremen und politischen Einstellungen. Was darin untersucht wird, ist eben im Abstand von 2 Jahren die Verbreitung und die Struktur politischer Einstellungen und dabei eben insbesondere von rechtsextremen Einstellungen und auch deren Entwicklung im Zeitverlauf. Es handelt sich dabei eben um eine quantitative, standardisierte Längsschnittuntersuchung mit einem repräsentativen Sample, weshalb eben auch verallgemeinernde Aussagen auf Basis dieses Samples für die Bevölkerung in der Bundesrepublik möglich sind. Es gab einmal 2008 auch eine qualitative Studie, da wurden Gruppendiskussionen geführt und die mit der Tiefenhermeneutik ausgewertet. Das war aber wirklich eine Ausnahme, ansonsten sind das immer quantitative Studien. Wenn wir uns die Erhebungsinstrumente weiter anschauen, dann ist das zentrale Erhebungsinstrument, was auch über all die Jahre gleich blieb, ein Fragebogen zu Rechtsextremismus. Rechtsextremismus wird dabei wiederum verstanden als sich aus 2 Faktoren oder groben Überdimensionen zusammensetzend, nämlich dem, was das Forschungsteam Neo-NS-Ideologie nennt und das, was sie Ethnozentrismus nennen. Und insgesamt umfasst das, was sie als Rechtsextremismus bezeichnen und erheben, dann wiederum 6 Unterdimensionen und jede wird mit 3 Items erhoben. Also dieser ganze Fragebogen hat also 18 Aussagesätze, so um mal eine Vorstellung von der Länge zu haben, falls ihr die Studie nicht ohnehin kennt. Ergänzend, und das formuliert das Forschungsteam auch ausdrücklich so, dass sie diese Instrumente ergänzend einsetzen. Der Rechtsextremismus steht also im Fokus. Werden Instrumente, Skalen eingesetzt, die weitere antidemokratische Einstellungen erfassen sollen, etwa Items zu Antiziganismus oder Muslimfeindschaft, wie sie auch in den Bielefelder Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit Verwendung finden, oder auch Items, mit denen die Zufriedenheit der Menschen mit der Demokratie erhoben wird. Und davon nochmal von den einfachen Einstellungen, politischen Einstellungen unterscheiden begrifflich, tun die Verfasser dann nochmal Ideologien als ja in einem gewissen Sinne komplexere und geschlossenere Gedankengebäude. Als solche werden unter anderem der Antisemitismus und der Antifeminismus auch bezeichnet. Die sind in den Begrifflichkeiten der Verfasser nicht nur eine Einstellung, sondern auch antimoderne Ideologien. Darauf werde ich aber gleich dann im Zusammenhang mit dem Antifeminismus auch noch ein bisschen näher eingehen. Und ein letztes wichtiges Erhebungsinstrument dieser Studienreihe, ich glaube 2006 wurde das erstmals eingesetzt, ist eine Kurzskala zu Autoritarismus, also könnte sagen, die reduzierte, also besteht nur noch aus 4 Items, aber eine reduzierte, modernisierte Form der Faschismus-Skala wird eingesetzt. Und die wird ausdrücklich jetzt von dem Forschungsteam als die anderen Einstellungen erklärend verstanden. Also ähnlich wie in der Studie zur autoritären Persönlichkeit geht es eben den Leipzigern mit der Autoritarismus-Skala darum, nochmal das, was zum Beispiel antifeministische, aber auch antisemitische oder muslimische Einstellungen motivieren kann auf einer psychisch unbewussten Ebene, das soll mithilfe der Autoritarismus-Kurzskala erfasst werden. Der Autoritarismus wird von Ihnen auch als eine Ursache und als ein Treiber antidemokratischer Einstellungen verstanden. Das heißt, vom methodischen Instrumentarium her handelt es sich im Kern um Einstellungs- und dabei vor allem wiederum Rechtsextremismusforschung. Gleichzeitig hat das Forschungsteam um Oliver Decker und Elmar Brähler von der ersten Studie an 2002 immer wieder ausdrücklich auf die ältere kritische Theorie Bezug genommen und betont unter anderem die Notwendigkeit, um Rechtsextremismus und andere demokratische, antidemokratische Einstellungen zu verstehen, dabei eben unbewusste Dynamiken in Rechnung zu stellen und eben immer gleichermaßen gesellschaftliche Entwicklungen und Psychodynamik der Subjekte, das zusammenzudenken, was ja auch ein Charakteristikum der älteren Autoritarismusstudien der kritischen Theorie war. Und weil Ihnen das so wichtig ist, unter anderem deswegen haben Sie sich eben auch 2018 dann dafür entschieden, das im Namen der Studienreihe zum Ausdruck zu bringen. Im Folgenden werde ich jetzt diese Studien noch mal ein bisschen genauer anschauen mit Blick darauf, wie Geschlecht darin berücksichtigt wird. Und da wird es immer einerseits so darum gehen, welche theoretischen Annahmen zu Geschlecht und den Zusammenhang mit Autoritarismus finden sich daran. Und auf der anderen Seite, wie wird Geschlecht eben auch empirisch berücksichtigt? In der quantitativen Sozialforschung bedeutet das also, wie wird Geschlecht auch mithilfe welcher Items wird das operationalisiert. Ja, grundsätzlich nochmal zum Autoritarismusverständnis der Leipziger Untersuchungsreihe. Wie verwenden die den Begriff Autoritarismus? Sie betonen dabei, dass sie Autoritarismus als einen Oberbegriff verstehen, der eine individuelle, also als Oberbegriff für ein Phänomen, das eine individuelle und eine gesellschaftliche Seite hat, also diese Zusammendenken, wie in der älteren kritischen Theorie von Gesellschaftstheorie, Gesellschaftskritik, Subjekttheorie und Subjektkritik findet hier statt. Den individuellen Aspekt des Autoritarismus nennen sie autoritäres Syndrom. Das ist auch das, was sie eben mithilfe der Autoritarismus-Skala messen wollen. Und die gesellschaftliche Seite des Autoritarismus, also wie Entwicklung, meinetwegen Wahlerfolge der AfD, wären dann in den Begriffen der Leipziger der autoritären gesellschaftlichen Dynamik zuzurechnen. Mit der älteren kritischen Theorie betont das Forschungsteam auch, dass Sozialisation und Vergesellschaftung immer und da schließt ja schon die ältere kritische Theorie an Freud an, dass Sozialisation und Vergesellschaftung immer einen Verzicht auf unmittelbare Befriedigung bedeuten und dass die Durchsetzung des gesellschaftlich Allgemeinen, also etwa von verbindlichen Regeln des Zusammenlebens gegenüber den Individuen und deren Strebungen immer etwas Gewaltvolles hat. Und diese Tatsache, die sozusagen mit Sozialisation und Vergesellschaftung grundsätzlich gegeben ist, das Freud bezeichnet das als Unbehagen in der Kultur. Das bedingt wiederum eine grundlegende Ambivalenz gegenüber der Gesellschaft und zumindest auf latenter Weise, es muss sich nicht immer in offener Aggression Bahn brechen, aber es bedingt zumindest latent ein aggressives Potenzial. Die Annahme ist also, dass aus gesellschaftlichen Gründen, und da gehen die Leipziger eben wie die ältere kritische Theorie über Freud hinaus, die Annahme ist dabei, dass eben aus gesellschaftlichen Gründen unterdrückte und verdrängte, nicht länger bewusste individuelle Regungen dazu tendieren, in Gestalt von Autoritarismus, Rechtsextremismus und anderen Formen der Abwertung zurückzukehren. Also Freud hat in dem Zusammenhang auch von der Wiederkehr des Verdrängten gesprochen. Anders ausgedrückt, was sich auf der individuellen Ebene als autoritäres Syndrom zeigt und mithilfe eben der Autoritarismus-Skala gemessen wird, ist auf die Verfasstheit der Gesellschaft zurückzuführen. Wenn man jetzt die Studien, die 10 vorliegenden Studien aufmerksam liest, dann wird aber deutlich, dass sich ähnlich wie bei Fromm auch eine Abstraktion von Geschlecht und in dem Fall eben in den gesellschaftstheoretischen Reflexionen eine Abstraktion von Geschlecht findet. Die Verfasstheit von Gesellschaft, die dann wiederum auf der individuellen Ebene dieses aggressive Potenzial bedingt, wird in der Studienreihe nämlich vor allem als eine kapitalistische Verfasstheit reflektiert und expliziert. Also Autoritarismus wird vor allem auf die Tauschgesellschaft, so Oliver Decker, beziehungsweise die Autorität der Wirtschaft zurückgeführt. Die These ist also mehr oder weniger die, dass der kapitalistische Zwang zum Verkauf der Arbeitskraft heute als die zentrale Autorität fungiert, der sich die Gesellschaftsmitglieder unterwerfen müssen, um ihre Existenz sichern zu können. Und dass das gleichzeitig eben wiederum zu Triebverzicht führt, was diese autoritäre Aggression bedingt. Inwiefern auch die binär-heteropatriarchale Geschlechterordnung als eine Quelle autoritärer Anrufungen und Versagungen fungiert, das ist nicht Thema der Studien. Und ich denke, das ist auf einer gesellschaftstheoretischen Ebene jetzt eine ganz zentrale Grenze, die es festzuhalten gilt. Also, die gesellschaftliche Geschlechterordnung wird nicht zum Gegenstand. Wie wird denn Geschlecht aber jetzt zum Gegenstand? was sich zunächst mal, und da muss man verschiedene Aspekte unterscheiden. Also Geschlecht wird auf verschiedenen Ebenen durchaus zum Gegenstand. Zunächst mal können wir unterscheiden, dass wie in quantitativer Sozialforschung üblich, auch in den Leipziger Studien stets die Geschlechtszugehörigkeit der StudienteilnehmerInnen erfasst wird. Bis 2018 wurde die binär erfasst, also nur als männlich-weiblich, was auch den demografischen Standards des Statistischen Bundesamtes entsprochen hat. So, wahrscheinlich wissen Sie, dass es aber dann auch zu einer Änderung des Personenstandsgesetzes kam, wir mit diversen einen dritten positiven Geschlechtseintrag haben. Und obwohl 2020 das Statistische Bundesamt seine demografischen Standards, an denen sich die Studienreihe orientiert, noch nicht entsprechend angepasst hatte, wurde von dem Leipziger Forschungsteam jetzt eben auch eine dritte Auswahloption für Studienteilnehmerinnen eingeführt in dem Fragebogen. Wenn ich im Folgenden aber auch von Geschlechteranteilen darauf Bezug nehmen werde, wird es immer nur um die binären Geschlechter Männer und Frauen gehen, also um Personen, die sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung als Männer oder Frauen identifiziert haben. Das Geschlecht wird nämlich in Form von einer Selbstauskunft erfasst. Das einfach aus den Gründen, dass 2020 hat eine Person divers angegeben, 2022, das ist die aktuellste, bisher aktuellste Vorliege. Studie waren es 4 Personen und das sind natürlich einfach Zahlen, da macht es keinen Sinn, mit statistischen Analysen ranzugehen, weil schon irgendwie eine Person mehr, die einer Aussage zustimmt, bei einer Anzahl von 4 Personen bedeutet halt einfach so einen statistischen Ausreißer, also da kann man nicht von 20% haben gesagt von 4 Personen sprechen, das wäre irreführend. Das ist einfach eine grundsätzliche Beschränktheit auch einfach an dieser Stelle von solchen quantitativen Forschungsdesigns, die ja aber andererseits auch wiederum ihre Stärken haben. Aber um Minderheiten, Aussagen über Minderheiten, Erkenntnisse zu produzieren, haben sie klare Grenzen. Ja, wenn man sich die Items anschaut, die zur Erfassung von Rechtsextremismus und Autoritarismus genutzt werden, dann nehmen diese keinen ausdrücklichen Bezug auf Geschlecht. Allerdings inhaltlich weisen sie durchaus Schnittmengen zur kulturellen Konstruktion von Männlichkeit auf. Das wird aber darauf gehen, das Forschungsteam nicht ausdrücklich ein. Man könnte aber auch sagen, meines Erachtens, dass sich Rechtsextremismus und Autoritarismus als männlich konnotierte Konstrukte erweisen. Geschlechts- und sexualitätsbezogene Einstellungen wurden bis zur Studieerhebung von 2018 nur recht vereinzelt erfasst. Etwa 2006 und 2016 wurden Items zu Sexismus eingesetzt und in den Jahren 2016 und 2020 Items zur Homophobie. Stärker auf geschlechtsbezogene Einstellung stärker berücksichtigt empirisch werden die seit der Erhebung von 2020. Dort wurde der Antifeminismus aufgenommen und 2022 gab es eine weitere neue Skala, die jetzt darauf zielt, Männlichkeitskonzepte der Befragten zu erheben. Man sieht also, im Zeitverlauf wird Geschlecht ausdrücklicher und ausführlicher in den Blick genommen. Und ich würde vermuten, das hat auch etwas damit zu tun, dass weitere AutorInnen, ForscherInnen zu dem Team dazugestoßen werden. Die Kapitel, in denen es um Geschlecht geht, wurden von Charlotte Höcker, Fiona Kalkstein und Johanna Niendorf mitverfasst. Und auch so, wie ich die Arbeiten von Oliver Decker, soweit ich sie kenne, habe ich den Eindruck, ich glaube, die Impulse, sich genauer mit Geschlecht zu befassen, kommen auf alle Fälle nicht von ihm, sondern von anderswoher. Ja, also Antifeminismus seit 2020, näher Thema. Wichtig ist dabei nochmal, sich vor Augen zu halten, also in der Studienreihe geht es ja vor allem um Einstellungsforschung und um Ideologien. Das heißt, wenn das Forschungsteam sich für Antifeminismus interessiert, dann geht es ihnen nicht so sehr um eine Analyse, welche Akteursgruppen irgendwie, denkt ihr zurück ans erste Bild, organisieren sich antifeministisch, welche Organisationen spielen da eine Rolle, sondern es geht ihnen eben in der Studie immer um Antifeminismus als eine Einstellung und als eine mehr oder weniger geschlossene Weltanschauung. Antifeminismus wird von dem Forschungsteam bestimmt mit Blick auf seine Zielrichtung, nämlich patriarchale Dominanz zu demonstrieren, sicherzustellen. Und gleichzeitig reflektiert das Forschungsteam auch ausdrücklich, dass sich Antifeminismus gegen eine Vervielfältigung geschlechtlicher, familialer und sexueller Existenz und Lebensweisen wendet. Ich habe es vorhin schon angedeutet, Antifeminismus wird als nicht nur einfach eine politische Einstellung neben anderen verstanden, sondern als ein durchaus breiteres Gedankengebäude. Das Forschungsteam bezeichnet den Antisemitismus als eine Brückenideologie. Auch da denkt ihr zurück ans erste Bild, eine Brückenideologie, die eben verschiedene rechte, konservative Milieus und AkteurInnen miteinander verbindet und die eben bis in die sogenannte und selbsternannte Mitte der Gesellschaft reicht. Sie bezeichnen den Antifeminismus, aber ähnlich wie den Antisemitismus, auch als einen kulturellen Code, anhand dessen sich Personen, die in einem breiteren Sinne antimoderne Einstellungen, eine antimoderne Weltsicht teilen. Anhand dieses kulturellen Codes können sich solche Personen eben auch erkennen. Und sie bezeichnen den Antifeminismus als ein Ressentiment, in dessen Zentrum die ambivalent erlebte Weiblichkeit steht. In dieser Rede vom Antifeminismus als ein Ressentiment und der Ambivalenz gegenüber von Weiblichkeit klingt eben auch wieder diese Orientierung an einer psychoanalytischen Sozialpsychologie an. Wenn wir uns im nächsten Schritt jetzt aber die empirische Operationalisierung von Antifeminismus ansehen, jetzt ging es ja erstmal so um das grundlegende theoretische Verständnis von Antifeminismus, das sich in der Studienreihe findet, dann fällt auf, dass sich bei den Items, die in der Studie verwendet werden, sich zwar eine Konzentration auf Frauen findet, inwiefern damit aber tatsächlich auch eine als ambivalent erlebte Weiblichkeit in den Blick kommt, das würde ich jetzt eher erstmal bezweifeln, ob das wirklich eine gelungene empirische Operationalisierung ist. Schauen wir uns die Items genauer an. Ich vermute, die kann man jetzt von hinten nicht lesen, oder? Ja, ich könnte sie sicher nicht von hinten lesen. Deswegen lese ich sie jetzt doch mal vor. Um antifeministische Einstellungen zu erheben, werden vier Aussagesätze oder Items eingesetzt. Zum einen, Frauen machen sich in der Politik häufig lächerlich. Zweitens, Frauen, die mit ihren Forderungen zu weit gehen, müssen sich nicht wundern, wenn sie wieder in ihre Schranken gewiesen werden. Drittens, Frauen übertreiben ihre Schilderungen über sexualisierte Gewalt häufig, um Vorteile aus der Situation zu schlagen. Und Satz Nummer 4, durch den Feminismus werden die gesellschaftliche Harmonie und Ordnung gestört. Und diese vier Aussagesätze, das ist in der zweiten Spalte sichtbar, ordnen die VerfasserInnen der Studie wiederum verschiedenen Dimensionen oder Spektren des Antifeminismus zu, einem konservativen Antifeminismus, einem männerbündisch aufgeladenen und einem rechtsnationalen Antifeminismus. Das heißt, operationalisiert wird der Antifeminismus vor allem eigentlich als diese Brückenideologie, als die Studien, das Forschungsteam den Antifeminismus auch bezeichnet hat. Die Stoßrichtung gegen eine Pluralisierung geschlechtlich-sexueller, familiärer Existenzweisen ist hingegen nicht Teil der Operationalisierung. Und es verwundert auch ein Stück weit, dass auch Männlichkeitskonzepte nicht Teil der Antifeminismus-Skala sind. Denn wie die Verfasser ja selbst sagen, richtet sich Antifeminismus, zielt auf eine Demonstration patriarchaler Dominanz. Und in dem Zusammenhang fände ich es eigentlich wichtig, sich auch Männlichkeitsverständnisse genauer anzusehen, geschieht im Rahmen der Antifeminismus-Skala allerdings nicht. Damit stellt sich eben die Frage, inwiefern diese vor allem auf Frauen bezogene Operationalisierung von Antifeminismus tatsächlich geeignet ist, das Phänomen in den Blick zu bekommen, was das Ziel des Forschungsteams ist, nämlich Antifeminismus, als eine Einstellung und Ideologie. In der Studie von 2022 wird allerdings Männlichkeitskonzepte, also es findet eine weitere Erweiterung des Forschungsinstrumentariums statt und es wird jetzt auch ein ausdrücklicher Blick auf Männlichkeitskonzepte gelegt, allerdings separat eben mit Hilfe einer eigenen Skala, nicht als Teil von Antifeminismus verstanden. Auch hierzu habe ich die Skalensätze kurz mitgebracht. Das sind wiederum 4 Items. Item Nummer 1, ein Mann sollte bereit sein, Frau und Kinder mit Gewalt zu verteidigen. Item Nummer 2, ein Mann sollte bereit sein, sich selbst gegen Beleidigungen mit Gewalt zu wehren. Also das sind 2 Items, in denen ausdrücklich auf Gewalt Bezug genommen wird. Die Verfasser sprechen immer wieder davon, dass diese Skala, also sie nennen sie auch, oder ihr Anspruch ist damit, ein gewaltbezogenes Männlichkeitsideal zu erheben. Die nächsten beiden Items hingegen beziehen sich nicht ausdrücklich auf Gewalt und ich würde sagen, was sie erfassen, ist eigentlich eher bestimmte Vorstellungen von Männlichkeit, die historisch mit der Entwicklung und Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft dominant geworden sind. Im Item Nummer 3 geht es nämlich darum, wenn es darauf ankommt, hat ein Mann immer noch die Verantwortung als Ernährer seiner Familie. Also es geht hier um die Ernährerrolle des Mannes, um geschlechtliche Arbeitsteilung, die sich in dieser Form mit der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft durchgesetzt hat. Das 4. Item ist, Männer haben einen rationaleren Blick auf Dinge als Frauen und auch diese Vorstellung irgendwie von Frauen als primär emotional gefühlsbetonte bis hin zu hysterischen Wesen ist eben auch sehr eng, während Männlichkeit mit Kälte, Überlegenheit und auch aber eben ja, überlegten Denken assoziiert wird. Auch das ist eine Männlichkeitsvorstellung, die sehr eng mit der bürgerlichen Gesellschaft verbunden ist. Insofern finde ich diese Bezeichnung als gewaltbezogenes Männlichkeitsideal nur so halbtreffend. Allerdings ist das, würde ich sagen, eher ein nebensächlicher Aspekt. Ja, jetzt ging es also vor allem darum, irgendwie gerade nochmal, wie wird Geschlecht empirisch operationalisiert? Im nächsten Blick soll es darum gehen, zu welchen Ergebnissen gelangen die Leipziger denn auf Basis dieser eingesetzten Instrumente? Was lässt sich da zu Geschlecht und zum Zusammenhang mit Autoritarismus sagen? Schauen wir uns erstmal die empirischen Befunde zu Männlichkeitskonzepten an und dabei die Spalte der Zustimmung zu den Items, die ich gerade vorgestellt habe. Dann sehen wir, dass ein gutes Fünftel bis ein gutes Drittel der Forschungsteilnehmerinnen ein mit Gewalt verknüpftes Männlichkeitsverständnis befürwortet. Also diese Vorstellung, im Ernstfall muss Mann bereit sein, Gewalt zu nutzen, die ist durchaus stark verbreitet. Und das geht zum einen um die Verteidigung von so etwas wie männlicher Ehre, also sich selbst gegen Beleidigungen mit Gewalt zu wehren. Stärker aber noch stößt auf Zustimmung, eben Frau und Kinder mit Gewalt zu verteidigen, die damit ja gleichzeitig auch als wehrlos und in diesem Sinne auf Männer angewiesen konzipiert werden. Wechseln wir zur Ablehnungsspalte, dann sehen wir, dass nur etwas mehr als die Hälfte bzw. 2 von 5 Befragten solche gewaltbezogenen Männlichkeitskonzepte klar ablehnen. Und rund 1/4 antwortet mit so einer mittleren Antwortkategorie, die ist immer schwer zu interpretieren. Also das kann sein, dass es Personen gibt, irgendwie, die vielleicht denken, naja, es ist falsch, situationsabhängig, ob die Gewalt jetzt da gerechtfertigt ist. Es kann aber auch sein, dass sie vielleicht denken, naja, man kann dazu gezwungen sein, aber gut finde ich es eigentlich nicht. Und dann irgendwie stimme ich zu dieser Teils-Teils-Antwort. Also wie gesagt, schwer zu interpretieren. Schauen wir uns die letzten beiden Items an, die meines Erachtens eben nicht so sehr gewaltbezogene Männlichkeitskonzepte erfassen, sondern ein klassisch bürgerliches Männlichkeitsverständnis. Dann sehen wir, dass sich etwa 1/4 beziehungsweise ein Drittel ablehnend und unentschieden jeweils äußert, dass aber auch rund die Hälfte der Befragten eben zustimmen, dass im Zweifelsfall der Mann eben seine Ernährerrolle erfüllen soll und etwa 1/3 der Forschungsteilnehmerinnen denkt eben auch, dass Männer nun mal einen rationaleren Blick auf die Dinge haben als Frauen. Leider mit Blick auf die rechtsextremen Einstellungen wird in jedem Bericht auch noch mal nicht nur Prozentwerte für die einzelnen Items angegeben, wie das jetzt hier mit Blick auf die Männlichkeitskonzepte der Fall ist, sondern da berichten das Forschungsteam immer noch mal etwas, was sie geschlossen rechtsextreme Einstellung nennt. Und damit meinen sie Personen, die eben allen Items klar zustimmen. Also das wäre eben nur diese letzte Spalte. Leider weisen sie eben nicht aus, wie viele Personen in diesem Sinne oder wie viel Prozent der Bevölkerung in diesem Sinne über ein geschlossen gewaltbezogenes Männlichkeitskonzept verfügt. Das wäre ja aus einer Geschlechterperspektive durchaus interessant, können wir dem aber leider nicht entnehmen, den Berichten. Jetzt muss ich ein bisschen, glaube ich, auf die Zeit achten. Ich versuche es ein bisschen schneller zu machen. Schauen wir uns Antifeminismus und Sexismus an. Und hier weisen die Forscherinnen jetzt wiederum, diese Zahlen beziehen sich auf das, was das Forschungsteam als geschlossen antifeministische und geschlossen sexistische Einstellungen bzw. Weltbilder bezeichnet. Das heißt, in diesen Prozentsätzen 1/4 bis 1/5 bis 1/4 der Bevölkerung stimmt also allen antifeministischen bzw. allen sexistischen Items in diesen Skalen zu. Wenn man die beiden Erhebungszeitpunkte 2020-22 vergleicht, sieht man auch, sowohl der Antifeminismus wie der Sexismus haben etwas zugenommen. Der Antifeminismus dabei noch mal stärker als der Sexismus. Wenn man allerdings für den Sexismus, wo ja auch noch aus früheren Zeitpunkten Daten vorliegen, es damit vergleicht, war zum ersten Erhebungszeitpunkt 2006 der Sexismus mit 28% noch mal etwas verbreiteter. Er lag aber auch schon mal 2016 bei nur knapp 14% im Bundesdurchschnitt. Also es gibt aber durchaus Schwankungen, die gibt es aber auch eben immer wieder bei den Rechtsextremismuswerten. Bei der Geschlechterverteilung drunter zeigt sich, und das zeigt sich eigentlich mehr oder weniger über alle Studien, in diesem Zeitraum, dass Männer deutlich häufiger, 2022 war das etwa eben jeder dritte Mann im Vergleich zu rund jeder fünften Frau. Nee, Quatsch, ich ruder zurück, wir sind ja noch beim Antifeminismus und Sexismus. Also wir sehen, dass Männer eine größere Tendenz häufiger am Antifeminismus und Sexismus zustimmen, als Frauen das tun. Jetzt sind das aber Prozentwerte und Prozentwerte sollte man immer so interpretieren, das sind Hinweise darauf, wie häufig sind in welchen Bevölkerungsteilen bestimmte Einstellungen verbreitet, aber es ist nicht im Sinne von Ursächlichkeit zu verstehen. Also diese Prozentwerte sollten nicht so verstanden werden, dass das männliche Geschlecht, wir darin einen Hinweis haben, dass die Geschlechtszugehörigkeit als Mann eben Antifeminismus und Antisexismus verursacht. Sowas lässt sich statistisch dann erst, also solche kausalen Wirkungszusammenhänge, erst mit Hilfe von Regressionsanalysen untersuchen. Und da zeigt sich von allen soziodemografischen Variablen, die untersucht wurden, das waren zum Beispiel Bildung, das war zum Beispiel der Wohnort in Ost- oder Westdeutschland, da hat sich kein Einfluss gezeigt dieser Variablen auf die Ausprägung von Antifeminismus und Sexismus. Bei der Geschlechtszugehörigkeit hat sich eine leichte ursächliche Wirkung abgezeichnet, und zwar in dem Sinne, dass die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht die Wahrscheinlichkeit von Antifeminismus und Sexismus eben reduziert. Gleichzeitig haben Regressionsanalysen aber auch gezeigt, viel höheren Erklärungswert nochmal als die Geschlechtszugehörigkeit von Befragten hat, haben die Männlichkeitsvorstellungen von Befragten, also sowohl Frauen wie Männer, die ein gewaltbereites Männlichkeitsideal teilen, haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, eben auch antifeministischen und sexistischen Einstellungen anzuhängen. Mit Blick auf Sexualität ist auffällig, dass im Unterschied zur Studie zur autoritären Persönlichkeit Sexualität, also vor allem mit Blick auf Homosexualität, Einstellungen gegenüber Homosexualität und homosexuellen Menschen erfasst wird. In der Studie von 2020 stimmt mehr als ein Drittel der Befragten der Aussage zu, dass sie es ekelhaft finden, wenn Homosexuelle sich küssen, und knapp ein Zehntel betrachtet Homosexualität gar als eine heilbare Krankheit. Und das mehrere Jahrzehnte, nachdem aus den einschlägigen klinisch-medizinischen Diagnose-Manuals Homosexualität als Krankheit gestrichen wurde. Und auch nach der Streichung des Paragraphen 175, der männliche Homosexualität ja über viele Jahrzehnte in Westdeutschland unter Strafe gestellt hat. Gleichzeitig stimmen aber mehr als 78% also rund drei Viertel der Befragten, der Aussage zu, dass Homosexualität etwas völlig Normales ist, und nur geringfügig weniger, nämlich 73%, befürworten ein Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. Wie bei den Männlichkeitskonzepten finden sich leider auch hier nur Prozentangaben für die einzelnen Items, keine Angabe darüber, welche Personen jetzt über im Sinne des Forschungsteams geschlossen homophobe Einstellungen verfügt. Und besonders bedauerlich ist eben, weil die Prozentwerte für die Einzelitems gleichzeitig auf eine gewisse Diskrepanz hindeuten, nämlich dass es etwa 8-13% der Befragten gibt, die einerseits Ekelgefühle gegenüber Küssen von Homosexuellen empfinden und andererseits aber auch offenbar Items befürworten müssen, die Homosexualität normalisieren. Und das verweist ja wiederum auf etwas, was aus sozialpsychologischer Sicht durchaus interessant ist, nämlich eine Diskrepanz zwischen Aussagen, die sich jetzt eher so auf die bewusste Ebene beziehen, also eine Anerkennung von Rechten auch irgendwie für Homosexuelle und andererseits eben auf diese affektiv-emotionale Dimension des Ekelgefühls. Dem nachzugehen wäre eben aus einer Geschlechterperspektive durchaus nochmal interessant und auch aus einer psychoanalytischen Perspektive. Abschließend noch zu den Zusammenhängen von Rechtsextremismus, Autoritarismus und Geschlecht. Wozu die Studienreihe Aussagen enthält, ist einerseits oder gewisse Erkenntnisse zur Verbreitung von Rechtsextremismus und Autoritarismus in Abhängigkeit von der Geschlechtszugehörigkeit der Befragten. Da findet sich seit 2002 durchgängig, dass die manifeste Zustimmung, also die ausdrückliche Zustimmung zu den verschiedenen Dimensionen des Rechtsextremismus bei Männern immer etwas höher ist als bei Frauen. Und auch wenn die Rechtsextremismuswerte über den Zeitverlauf schwanken, findet sich diese Tendenz eines unterschiedlichen Zustimmungsgrades bei Männern und Frauen eben über den Zeitverlauf hinweg. Mit Blick auf den Autoritarismus ist es nicht wirklich möglich, Aussagen zur Geschlechtszugehörigkeit der Befragten zu treffen. Dafür wird nämlich viel zu vereinzelt in der Ergebnisdarstellung auf die Geschlechtszugehörigkeit darauf eingegangen. So wird etwa 2020 einmal erwähnt, dass Frauen mit rund 18% mehr als doppelt so häufig abergläubisch sind wie Männer. Aber insgesamt, ob jetzt Frauen häufiger den Items der Autoritarismus-Skala zustimmen als Männer oder seltener, dazu finden wir eben keine, das wird nicht berichtet. Wenn wir uns jetzt statistische Analysen zu den verschiedenen geschlechtsbezogenen Einstellungsdimensionen anschauen, dann wird in den Korrelationsanalysen deutlich, dass Antifeminismus und Sexismus moderat positiv mit Rechtsextremismus, sadomasochistischem Autoritarismus, also da klingt das Frommsche Autoritarismusverständnis an, und der Verschwörungsmentalität als einer weiteren Dimension von Autoritarismus korrelieren. Das heißt, je ausgeprägter der eine Wert, desto ausgeprägter auch der andere in der Tendenz. Aber Korrelationsanalysen geben jetzt eben erlauben auch noch keine Aussage darüber, irgendwie ist es, dass der Antifeminismus den Autoritarismus als ursächlich verstanden werden kann oder umgekehrt. Aufschluss darauf wiederum geben nur Regressionsanalysen. Und hier weisen die statistischen Berechnungen darauf hin, dass das autoritäre Syndrom antifeministische und sexistische Einstellungen in einem gewissen Maße zu erklären vermag, wie die Forschungsgruppe das auch postuliert hat. Wobei interessanterweise auch die statistischen Werte darauf hinweisen, dass sexistische Einstellungen sich stärker durch das erklärt haben, was schon bei Fromm als sadomasochistischer Autoritarismus bezeichnet wird, wohingegen der Antifeminismus sich stärker durch eine Verschwörungsmentalität, einen Verschwörungsglauben erklären lässt. Zusammenfassend haben die klassischen Autoritarismusstudien Geschlecht also auf unterschiedliche Weise als nur Entstehungsbedingung oder auch im Zusammenhang Männlichkeit, Weiblichkeit und autoritäre Dispositionen unterschiedlich reflektiert. Die Leipziger Studienreihe wiederum erlaubt profunde Einblicke in Struktur und Verbreitung rechtsextremer Einstellungen. Ich würde sagen, das ist ihre zentrale Leistung. Sie lässt dabei gleichzeitig Bezüge zur Autoritarismusforschung der älteren kritischen Theorie erkennen, stellt diese immer wieder her. Wobei aber Männlichkeits- und Weiblichkeitskonzepte, auf deren Bedeutung für den Autoritarismus vor allem Else Fränkel-Brunswick hingewiesen hat, bis 2018 so gut wie keine Berücksichtigung oder man könnte auch sagen keine Berücksichtigung gefunden haben, wenn man vom Sexismus-Skala absieht, die zweimal eingesetzt wurde. 2020 wurde das Instrumentarium dann auf den Antifeminismus ausgeweitet und seit 2022 werden eben auch Männlichkeitskonzepte und damit eben insgesamt geschlechtsbezogene Einstellungen etwas stärker berücksichtigt von einer systematischen Analyse des Zusammenhangs von Geschlecht und Sexualität einerseits, Autoritarismus andererseits, ist diese Studienreihe, die ja wie gesagt auf den Rechtsextremismus fokussiert, weit entfernt. Sie ermöglicht damit eben gewisse, aber eher punktuell bleibende Einblicke, wie Geschlecht und Sexualität heute mit Autoritarismus zusammenhängen und werfen letztlich die Frage auf und meines Erachtens auch einen Bedarf, wie Forschung, also ein Bedarf an darüber hinausgehender Forschung, die einerseits theoretischer Art nochmal fragen müsste, wie kann man auch psychoanalytisch auf dem heutigen Stand angemessen theoretisch dieses Verhältnis von Autoritarismus und Geschlecht fassen und zum anderen mit welchen Methoden, ich denke, dafür braucht es vor allem dann auch nochmal qualitative Forschungsmethoden, kann man diesem Zusammenhang genauer nachgehen. Ja. Das war's von meiner Seite. Erstmal herzlichen Dank für die Geduld, das Durchhalten. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und dann diskutieren wir noch mit allen, die noch können und wollen. Ja.